Am Heimcomputer sitz ich hier. Zukunftsmusik. Feature von Olaf Karnik und Volker Zander. Wenn etwas das Label Zukunftsmusik bekommt, dann gilt es als unrealistisch, als irgendwie flatterig, als irgendwie auch irrelevant für die Gegenwart. Das heißt, das ist zunächst mal ein abwertend gemeinter Begriff. Karin Harassa, Professorin an der Kunstuniversität Linz. Und das andere wäre natürlich eine historische Herleitung, die eigentlich auch interessant ist, weil der Begriff hier zum ersten Mal im 19. Jahrhundert für die Musik Richard Wagners verwendet worden ist. Auch zunächst mal abwertend von dem Journalisten, der damit meinte, ja, das ist eben keine wirkliche ernsthafte Musik, sondern das ist irgendwie so was Flusiges, Zukünftiges. Richard Wagner hat sich das dann eigentlich ziemlich selbstbewusst angeeignet, dieses Konzept, und meinte, ja genau, meine Musik ist eben die der Zukunft, und wenn sie in der Gegenwart eben noch nicht verständlich ist, wird schon noch kommen. There's always going to be a difference between the future. Man muss immer unterscheiden zwischen der Zukunft und dem Futuristischen. Das Futuristische ist ein bestimmtes Bild von der Zukunft, ein überschaubares Set von Ideen dazu, wie die Zukunft aussieht, sich anfühlt, klingt. Darum geht es ja in der Science Fiction. Die Zukunft hingegen ist viel offener und unvorhersehbarer. Adam Harper, Autor und Musikwissenschaftler, Oxford. Welche Wahrnehmungsraster gibt es denn möglicherweise noch jenseits von den Wahrnehmungsrastern, die ich kenne? Das ist die Frage. Und ich glaube, dass Musik von diesen Wahrnehmungsrastern abhängt. Was Musik sein kann. Christian Jendreiko, bildender Künstler und Musiker, Düsseldorf. Wenn ich Zukunftsmusik höre, dann denke ich sehr stark an Sampling und an die neuen Möglichkeiten, die Sampling heute bietet. Es wird seit langem gesampelt, mit Tape, auf Plattenspieler, auf verschiedenen Medien. Aber durch die Digitalisierung wird das, und durch neue Apps und Softwares wird der Sampling- und Remix-Prozess komplett verändert. Jeder Klang ist verfügbar, jeder Klang ist bis ins Extremste manipulierbar. Die Geschwindigkeit, live kann man heute eine ganze Datenbank remixen und manipulieren. Und ich glaube, dass vielleicht dort irgendwas von Zukunftsmusik sein könnte. Thomas Burkhalter, Autor und Musikjournalist, Bern. Ich finde immer diese Modelle besonders interessant, wo der Begriff Zukunft eigentlich auch entblättert wird, seiner ganz großen zukunftsweisenden pathetischen Qualität, sondern eher auf das hin untersucht wird, wo er herkommt. Thomas Meinecke, Mitglied der Band FSK, Schriftsteller und DJ. Zukunftsideen hat man eine lange Zeit im Westen fast ausschließlich mit neuen Technologien in Verbindung gebracht. Es gab viele Musiken mit futuristischem Anstrich oder solche, die neue Technologien umarmt haben und dabei ihrer geheimnisvollen Verführungskraft erlegen sind, noch bevor Technologie selbst als futuristisches oder Science-Fiction-Element angesehen wurde. Zuvor war es eine Erweiterung der Bereiche von Tonalität und Harmonie, die man als futuristisch aufgefasst hat. Das sieht man deutlich bei Leuten wie Boulez oder Sun Ra, die ihre tonale Palette erweitert und dies wie Sun Ra mit einer Science-Fiction-Welt und Aliens, mit Entfremdetsein oder Bewusstseinserweiterung verkoppelt haben. Das kann sich also immer ändern. Of aliens, alienation, sort of great travel, expanded consciousness and so forth. So in a way, manchmal hat musikalische Zukunft was mit neuen Formen von Harmonie und Dissonanz zu tun. Aber in den letzten 100 Jahren, mindestens seit den italienischen Futuristen Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde sie sehr oft mit neuen Technologien und mit neuen Klängen aus der Umgebung des Alltags und deren Entfaltung in Verbindung gebracht, um auf diese Weise auch das Selbstbild der Menschheit zu testen. the image of humanity as well. Die Musik des italienischen Futurismus, die ist deshalb immer, wenn es um diese Frage von Zukunft und Musik geht, schon ein Meilenstein deshalb, weil da eben auch sozusagen das Futurische mit dem Technischen so stark verschmolzen war. Die Futuristen wollten eben sozusagen mit aller Gewalt raus aus dem 19. Jahrhundert und sie wollten auch mit technischen Mitteln raus aus dem 19. Jahrhundert. Russolos zwei Einsätze, wenn man so will, war einerseits das Geräusch, also die Kunst des Geräuschs als große Infragestellung der ganzen europäischen Kunstmusiktradition. Auf der anderen Seite waren es aber auch diese gebauten Instrumente, also diese Idee, über eine technologische Tür rauszukommen aus der Gegenwart oder eben aus dieser Trägheit der Vergangenheit. Ekela, Ekela, Ekela. Ekela, Ekela. Ekela, Ekela, Ekela. Und wenn man zum Beispiel auf die Musik konkret schaut, dass tatsächlich Stockhausen fand die ja zum Beispiel sehr wenig fortschrittlich, weil anders jetzt als seine synthetische oder authentische Musik waren das ja keine neuen Klänge, sondern einfach nur aufgenommene und kollagierte Klänge, was eher als tatsächlich von vielen jetzt nicht als besonders progressiv wahrgenommen worden ist. Anna Schirmer, Musikwissenschaftlerin und Autorin, München. Und wenn man sich jetzt in dieser Zeit nach 1945 umsieht, haben die eben den Avantgarden da diesen Fortschritt zum Gesetz erhoben. Oder man könnte da auch von einem Innovationsimperativ sprechen, der eben dann insbesondere in Zentren wie den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik oder den Donaueschinger Musiktagen eben ja zunehmend dogmatisch betrieben worden ist und auch eingefordert worden ist. Wenn man hier Schlüsselfiguren nennen möchte, dann sind es vor allem Pierre Boulez, Luigi Nono und Karl-Heinz Stockhausen. Da kann man tatsächlich auch von so einem Absolutismus der Moderne sprechen. Da gibt es verschiedene Faktoren dafür, dass zum einen, dass die Traditionen eben von der nationalsozialistischen Kulturpolitik missbraucht worden waren. Also wenn etwa Beethoven zum Angriffskrieg und so weiter gespielt worden ist und damit wurden die natürlich per se verdächtig. Und schließlich problematisch war auch, dass es eben überhaupt gar keine direkte Linie der Avantgarde mehr gab. Die war ja 1933 unterbrochen worden. Da gab es keine kontinuierliche Entwicklung. Das heißt, was geblieben ist, ist dieser radikale Sprung nach vorne. Und dazu kommen natürlich auch ganz praktische Punkte, dass zum Beispiel die Alliierten Kunst förderten, die politisch unverdächtig waren. Das war dann eben oft vormals verfemte Musik, wie die neue Musik oder die Avantgarden eben. Wenn man jetzt Zukunftsmusik als so ein visionäres oder evolutionäres Element fasst, dann ist Stockhausen ganz bestimmt eine der Schlüsselfiguren, wie überhaupt, denke ich, für die musikalische Moderne. Und ich würde da immer allem voran seine elektronische Pionierarbeit stellen, weil ich meine, diese synthetischen Klänge, die waren ja im doppelten Sinne unerhört. Also die waren noch nie vorher vernommen worden, aber die waren auch sehr anstoßerregend, weil sie eben wirklich völlig neu, sich auf völlig neues Material gestützt haben. Hergestellt im Übrigen ja auf Kriegstechniken, auf Nachrichtentechnik, die im Krieg so weiterentwickelt worden ist. Und man kann schon sagen, dass hier tatsächlich eine völlig neue Epoche eingeleitet worden ist. Also ich meine, das ist ein Medienzeitalter. Anbetracht der Situation in der Musikszene, dass die sich so zersplittert in lauter kleine Fragmente und Subgenres, ist eine Vereinheitlichung von dieser Szene eigentlich fast nicht möglich. Aber es gibt so einen Begriff, der vielleicht am ehesten die Arbeitsweise einfängt, und das ist der Begriff Composer-Performer. Nicolas Bussmann, Komponist und bildender Künstler, Berlin. It was like the future, yes. And I mean, we had this advertisement, which was think of a sound, now make it. Peter Zinoviev, Jahrgang 1933, Cambridge, Komponist und Entwickler der EMS-Synthesizer. Well, you have to think that in the 1960s, machinery Man muss sich vorstellen, dass die Maschinen, um elektroakustische Musik zu machen, gigantisch groß waren. Klobige, garstige Maschinen mit schweren Drehknöpfen. Als ich meinen Beruf als Geologe an den Nagel hängte und beschloss, mich ganz der elektronischen Musik zu widmen, kaufte ich ausgemusterte Maschinen aus Armeebeständen der Royal Air Force oder der Navy. Und aus diesem Sammelsurium habe ich mir selbst ein gigantisches Studio gebaut. It was very cumbersome, kilometers of wire, and you have to run from one end to turn a big dial. Es war sehr schwerfällig, kilometerweise Kabel. Ich musste von einem Studioende zum anderen rennen, um dann einen dieser schweren Drehknöpfe zu drehen. Dann kam ich in Kontakt mit David Cockrell, dem besten Ingenieur für elektronische Musik, den die Welt je gesehen hat. Und er baute mir sehr kleine elektronische Geräte und Sequencer. Ich hatte eine ganze Sammlung davon. Bis er eines Tages zu mir sagte, das ist alles unbrauchbar. Du kannst damit nicht schnell und exakt genug komponieren. Du brauchst einen Computer. And it was just at that time that it was possible to buy a computer for home. Genau zu der Zeit konnte man die ersten Computer für zu Hause kaufen. Also ich wurde die erste Privatperson der Welt, die einen Computer zu Hause hatte. Der war unverschämt teuer, umgerechnet 100.000 Euro. Es war nur eine Kiste mit einem Funkfernschreiber und Lochstreifen für die Daten. Unglaublich langsam, kompliziert und teuer. Damit war kein Geld zu verdienen. Very heavy, difficult work. And very expensive. Beyond the outside world's one left to ride. Within ourselves the sun saw the night. Just bound by blue ethereality. Drifting out to my dream free. So it was too expensive, studio. So with David, I said, why don't we make something which is commercial? Und so sagte ich zu David, warum machen wir nicht was Kommerzielles? Also habe ich mir überlegt, was wäre noch vor ein paar Jahren mein Traum-Synthesizer gewesen, als ich noch mit diesem Sammelsurium aus klobigen Second-Hand-Kisten arbeitete. Was hätte ich vor ein paar Jahren gerne gehabt? Und so habe ich mir die Komponenten für den VCS3-Synthesizer ausgedacht und habe zu David gesagt, das hier hätte ich gern. Ein paar Oszillatoren, einen Verstärker, einen Hüllkurvengenerator und einen Rauschgenerator. David designed the circuitry, very miniature, very marvelous circuitry. David entwarf sehr kleine Schaltkreise, wirklich Minischaltkreise. Mein Kollege Tristram Carey entwarf dafür ein Gehäuse und dann entschlossen wir uns, eine Firma zu gründen. And then we decided to form a company, or I asked them to be partners in a company called EMS. Der Grund für EMS war nicht, Synthesizer für die Zukunft zu bauen, sondern nur mein Studio zu refinanzieren, um seriös darin elektronische Musik produzieren zu können. But to finance the studio, which was my interest. But the synthesizers. Aber die Sache mit den Synthesizern hob dann ab. Popgruppen interessierten sich dafür. Und wir kamen ins richtig große Geschäft, obwohl wir das waren, die das managten. Ich habe das zunächst von zu Hause aus gemacht. Und dann übernahm das Geschäft eine Firma in den USA. Und dann wurde alles zu groß. Und das war das Ende der Geschichte von EMS. Es ist eben kein arbeitsteiliger Beruf, sondern es ist ein Beruf, wo in einer Person vereint ist, so wie ein Maler sich ein Bild ausdenkt und das malt, ja, ist ein Composer-Performer, denkt sich die Musik aus, ja, und praktiziert sie. Mit dem großen Bruch 1945 hat sich das in Europa verändert. Dann kam plötzlich der Jazz nach Europa und die Popmusik und dann wusste man, okay, man kann sich auch anders organisieren. Und mit der anderen Organisationsform kam diese Idee, dass man das alles irgendwie wieder selber in die Hand nimmt. Und eben nicht innerhalb von festen Strukturen, akademischen Strukturen oder staatlichen Strukturen arbeitet, sondern außerhalb davon. Und gleichzeitig ist natürlich darüber auch das neoliberale Denken in die Musikkultur gesickert und hat die dann irgendwann mal so in einem großen Schwung genommen. Und dann sind diese Composer-Performer die großen Vorreiter des Neoliberalismus geworden. Das sind die ersten, die durch die großen Technologiekonzerne ausgeraubt wurden. Und man nannte das vielleicht auch Teilen. Und das ist ja, hat ja auch was Schönes. Aber es gibt, wenn es ein Teilen ist eines Besitzes, das, was jemand anderem gehört, ja, dann raubt man dann natürlich jemand anderem die Existenzgrundlage. Natürlich gab es einen großen Chor von Leuten, die gesagt haben, nein, das ist nicht passiert. Ja? Und es ist doch Quatsch und ihr müsst euch nur bewegen. Und die Musiker haben sich unglaublich bewegt, insbesondere die Composer-Performer. Sie sind nämlich nicht nur Composer-Performer heute, sondern sie sind auch Webdesigner, sie sind ihre eigenen Promoter auf den verschiedenen Kanälen, Twitter, Facebook, Soundcloud, versuchen sich zu promoten. Sie müssen ihre Konzerte selber buchen. Die Labels bringen ihre Platten nicht mehr raus, weil es sich nicht mehr lohnt. Das heißt, sie müssen die Sachen selber auf Bandcamp rausbringen. I felt that there was a huge explosion of interest in music in Britain in the 1960s. Ich finde, es gab in den 60er Jahren in Großbritannien eine regelrechte Explosion an interessanter Musik. Und gegen Ende der Beatles-Ära hat insbesondere George Martin wirklich originelle Arbeit geleistet. And some really original work was done by, particularly by George Martin, towards the end of the Beatles-Era. Tomorrow Never Knows is the track, for me, that contains the seeds of the future. Tomorrow Never Knows enthält für mich die Keimzelle der Zukunft, die er von Stockhausen und Pierre Schaeffer und auch anderen Komponisten wie Boulez erhalten hat. Er hat nach dem Zufallsprinzip organisierte Bandschlaufen und rückwärts abgespielte Sounds, quasi Vorstufen des Sampling, eingeführt. All das kam in diesem Stück vor. John Fox, Synthpop-Pionier, London, hat mit seiner Gruppe Ultravox 1978 das Album Systems of Romance im Studio des deutschen Krautrock-Produzenten Conny Plank aufgenommen. What Conny did was, he became excited by that era of music. Conny Plank war so begeistert von dieser Musikära und ihren ursprünglichen Quellen Stockhausen und so weiter. Conny war entschlossen, wirklich offenherzig Musik zu produzieren. Neue Musik. Er wollte nichts aufnehmen, das irgendwie konventionell klang. Er wollte neue Sounds fabrizieren. Als ich die Sachen hörte, die er aufgenommen hatte, die Band Neu oder Stücke von Cluster, wusste ich sofort, das ist die Richtung, die wir mit Ultravox einschlagen sollten. Der innovative Spirit trug Ende der 1960er Jahre Früchte in Deutschland. Das war keine Wiedergeburt, sondern eine Geburt. Der Anfang elektronischer Popmusik. Musik, wie sie nur im Studio hergestellt werden konnte, entwickelte sich zu einer neuen Form. Reif für die Zukunft, in die Zukunft passend. Und Conny Plank war derjenige, der das bewerkstelligt hat. finde immer, das futurische Element in diesen ganzen Definitionen von Futurismus hat in meinen Augen und Ohren oft auch was Nostalgisches. Also das gilt ja für mich auch ganz stark zum Beispiel für die Gruppe Kraftwerk. Thomas Meinecke, Mitglied der Band FSK, Schriftsteller und DJ. Wir sehen immer die Autobahnen, die Hitler gebaut hat. Wir sehen die Fotomodelle, die aus der direkten Nachkriegszeit stammen. Oder man sieht eben den VW Käfer. Und man sieht nicht irgendwie einen futuristischen Straßenkreuzer. Es ist immer so wie zwei Schritte zurück und einen wieder nach vorne und nicht einen zurück und zwei nach vorne. Also, oder vielleicht doch auch das. Auf jeden Fall ist dieser Begriff Retrofuturismus, finde ich, ein auch ganz gut handhabbarer Begriff, weil die reine Zukunft, wen würde sie eigentlich interessieren? Das ist immer eine Ableitung auch aus Geschichte und Möglichkeiten, die vielleicht gewesen wären. If you grew up in the 1960s and the 1970s in the UK, you could not avoid the BBC Radiophonic Workshop. Wer im Großbritannien der 60er und 70er Jahre aufgewachsen ist, kam gar nicht am BBC Radiophonic Workshop vorbei. Eine seiner Haupttätigkeiten war die Produktion von Musik und speziellen Sounds für den Schulfunk. Und Samstagabend kam dann Doctor Who im Fernsehen. Die Sendung versank ja völlig im Radiophonic Sound. Unsere Generation ist damit aufgewachsen. Es ist Teil unserer kulturellen DNA. Es ist uns sozusagen einprogrammiert worden. Mark Ayers, Komponist und Archivar der Musik des BBC Radiophonic Workshop London. Als elektronische Musik in der populären Musik Einzug hielt, konnte man beobachten, dass sie besonders in Großbritannien und Deutschland auf starke Resonanz stieß. Klar, das deutsche Radio hatte sein eigenes Studio für elektronische Musik, das sich eben sehr stark auf Computermusik stützte. Und wir in Großbritannien hatten den Radiophonic Workshop mit seiner Mischung aus Computer, Tonband und elektronischer Musik für den Rundfunk. Es ist interessant, dass gerade in diesen beiden Ländern Elektropop zur ganz großen Sache wurde. Wir sind halt mit diesen Klängen im Ohr aufgewachsen. Je mehr ich heute über den Radiophonic Workshop und die Arbeit von Delia Derbyshire, eines seiner Mitglieder, herausfinde, desto beeindruckter bin ich. Dieses Stück ist absolut unglaublich für seine Zeit, denn es ist eine nahezu perfekte Voraussage über die Musik der Zukunft. Wir reden hier von einer großen Bevölkerungsgruppe eines Staates namens USA, die eigentlich keine Bürgerrechte hat auf dem Boden dieses Staates, auf den sie aber gegen ihren Willen sozusagen verschleppt wurden. Und was haben sie für andere Möglichkeiten, als sich dann in Anführungsstrichen zu fantasieren in so einerseits das Weltall, andererseits die Tiefen des schwarzen Atlantik, der durch die Sklaverei sozusagen eingeschwärzt war und auch voller Blut war und aber trotzdem dann sowas aufmachte wie so Denkräume wie, ja, dann haben wir eben einen Unterwasser-Atlantis und kommen da eigentlich her. Und diese Mythen habe ich aber erstmal auch wieder nur wie so eine Art Science-Fiction-Fantasy-Sache gesehen, bevor mir klar wurde, dass das ganz konkret politisch ist. Und gar nicht so witzig, wie es dann auf den Plattenhüllen zum Beispiel von P-Funk-Platten, wo dieses Motiv ganz groß ist, The Mothership Connection, also diese ganzen Gruppen um George Clinton herum. Das sieht so witzig aus, weil es so Cartoons sind, aber dann ist es einfach ein ganz klares politisches Sprechen. Und das fand ich alles so wahnsinnig gut, weil es Soul hat, es ist funky, es swingt, man kann dazu tanzen und es ist politisch. Why do you know this? All das war bei mir schon irgendwie gespürt, bevor ich, glaube ich, zum ersten Mal den Begriff Afrofuturismus las. Ich fand afrodiasporisch sozusagen eigentlich auch noch mal besser, weil wieso eigentlich Futurismus? Na klar, weil man redet von einer eigentlich nicht eingeräumten Zukunft und es ist eben insofern auch wie viele tolle Popmusik voller Versprechen, die noch gar nicht eingelöst sind, das deswegen sich in die Zukunft auch bildet. Aber eigentlich fand ich das Diasporische, das Verlorensein, das Dislokiertsein zentralmotivisch. Erstmal auf so einer Drum-Bass-Party zu sein, wo diese unheimlichen Bässe einen so eingeschlungen haben und von rechts und links fliegen da einem die Beats um die Ohren. Das war irgendwie auch so rein sensorisch irgendwie so eine ganz neue Erfahrung. Und das war halt irgendwie so ein Sound-Universum, das da um einen rum war und einen vollkommen eingehüllt hat. Das war ja so ein Augenöffner auf jeden Fall. Felix Höck, Musiker und Komponist. Sind sich am Rhein. I wanna speak of that beauty to you. I wanna speak of that beauty to you. Es gab damals auch in München noch den sogenannten Jazz by Post Mail Order. Und dieser Mail Order hatte zum Beispiel immer die von dem Sun Ra Orchestra in Handarbeit selbst verpackten und bemalten Schallplatten auf dem Saturn, also Saturn-Label, da. Und man konnte sich aussuchen, ob man jetzt das Album namens The Sleeping Beauty oder so mit dieser Filzstiftzeichnung drauf oder mit jener oder wo einfach nur das Gold eingefärbt war, nahm. Das war alles auch noch so haptisch und auratisch aufgeladen. Direkt aus dieser Kommune in Philadelphia. Aber man hat das natürlich total toll gefunden, weil es von denen, die eigentlich keine Wirklichkeit haben, so real fabriziert wurde, dass ich das wiederum als Nerd in einem Münchner Vorort mir kaufen konnte. War schon sehr, sehr faszinierend, weil sie ja auch immer damit spielten, Are We For Real? Und es gibt ja auch diese schöne Szene in dem Space is the Place Spielfilm, wo das Sun Ra Orchestra eine große Rolle drin spielt, wo Sun Ra in seinem komischen Pailletten, goldenen Gewändern da sitzt wie so eine völlige, ja, eigentlich Witzfigur, eigentlich aus gewisser Sicht, nämlich der damaligen Black Panthers sitzt und die ihm so sagen, aber du bist doch gar nicht for real. Und er sagt denen, ihr seid auch nicht for real. Ne? Und daraus praktisch eine Tugend macht. Die Atmosphäre, in den meisten Fällen war sie eher düster. Also das waren speziell so diese No-U-Turn-Tracks, die halt ja so eine entfernte Atmosphäre oft hatten. Als ob irgendwie so hinter den Beats und den Bässen so große Räume irgendwie liegen, aus denen so irgendwas emporsteigt. Ne? Wie so Häuser, Schluchten, U-Bahn-Tunnel, solche Geschichten halt. Ja, oder halt irgendwie auch so, dass irgendwas aus den Tiefen des Weltraums von einem empfangen wird. Ne? Wie so eine Antenne, wo man die Nachrichten von irgendwelchen Raumschiffen aus der Tiefe des Alls irgendwie hervorkommen. Auch eben ganz stark bei Techno, Underground Resistance, das militante, afrozentrische Zentralkomitee der Detroit-Techno-Bewegung. Alles voll mit Weltall- und Unterwasser-Szenarien, die aber alle politisch aufgeladen sind. Man hat bei Techno keine Songtexte, aber man hat manchmal in den Auslaufrillen der Platten dann die Botschaften. Oder man hat manchmal nur auf einer Seite überhaupt die Vinylrille und auf der anderen ein langes, langes Manifest, was davon spricht, wir kommen durch die Sümpfe, in eure Programmiererfestungen und legen den Laden lahm. Also eigentlich so terroristische Fantasien. Oder wir kommen eben aus dem Weltall und landen das Mothership und machen erstmal eine Party, aber danach ist eben das White House black. Und ich meine, das war eben auch für die noch nicht voraussehbar, dass tatsächlich mal das White House afroamerikanisch bewohnt werden würde. Es ist irgendwie merkwürdigerweise oft gerade die Innovation, die technologische, nicht unbedingt die, die sofort den Künstlern auferlegt, das jetzt sozusagen zu benutzen und damit aber im Highspeed in die Zukunft abzuschwirren, sondern es wird oft eher so ein bisschen spießig sogar manchmal und ist auch ganz lustig. Und dann kommen aber so Leute wie zum Beispiel die Detroiter Techno-Leute und nehmen dann diese Geräte, die damals entwickelt wurden, die Roland Drum Machines oder diese Bassmaschine, die 303, 909 und wie sie alle hießen, und benutzen sie anders, als die Erfinder es gemeint hatten. Und plötzlich haben wir Acid House Music, weil es da so blubbert, wie die Erfinder sich das gar nicht, die das als Fehler empfinden würden oder sich gar nicht ausgemalt hatten. Oder auch Sun Ra, der diese billigen Synthesizer dann so eher so verwendete, um darauf merkwürdige Ditties zu spielen. Also man muss das, glaube ich, dann auch wirklich gegen den Strich lesen, weil man vielleicht auch nicht Komplize der wirtschaftlichen Innovation, die ja auch immer ein Wirtschaftsinteresse sozusagen, oder oft auch eins, was aus der Rüstungsindustrie kommt oder so, weiterführt, den will man auch nicht unbedingt sofort gehorchen. Weil das gegen den Strich bedienen hat, glaube ich, von bekannten Instrumenten auch oder durch bekannte Instrumentarien zur Zukunft geführt. Mehr als jetzt der reine Effekt des Machbaren. Die haben damals sehr mit diesem Zukunftsthema jongliert. Also auch von den Bildern, die benutzt wurden, von den Covern, von den Titeln und so weiter. Und auch eben dieser ganze Anspruch, der da mit transportiert wurde. Wenn ich mir das heute anhöre mit ein bisschen Abstand, war das aber eigentlich Musik, die exakt zu der Zeit gepasst hat. Es war eigentlich kein bisschen Zukunft, sondern es ging eigentlich genau um diese Zeit in den 90er Jahren. Mir kommt dabei immer so dieser Begriff Pre-Millennium Tension in den Sinn. So eine tricky Platte, glaube ich. Ja, also kein Drum Bass, aber das verbinde ich immer damit. So dieser London-Sound in den 90er Jahren. Ne? Und der wurde meines Erachtens durch Jungle Drum Bass sehr, sehr gut getroffen. Die Frage ist ja immer, wie lang kann man irrsinnig innovativ oder kreativ sein? Ja, also es gab da sicherlich eine Zeit lang so eine Szene, die sich gegenseitig immer gepusht haben, die sich gezogen haben, wo es einen ganz immensen Austausch von Ideen und Energie gab. Aber wie lang kann sowas überhaupt funktionieren? Also irgendwann muss es doch dazu einer Verlangsamung kommen, wo eben man eher an Details arbeitet, aber keine großen Sprünge mehr macht. Ein Beispiel für diese Musik wäre, die in Chicago sich in den letzten 10 Jahren vielleicht so richtig formuliert habende Footwork oder auch Juke Music, wo man irgendwie nach wie vor die Drum Machines hat und auch, glaube ich, sogar Sampler, aber auch Bässe von ungehörter Tiefe und auch von einem Verhalten, das ein Bass sonst nicht hatte. Das steht eben einfach so da. Und dann wobbelt es so. Und dann ist es ein bisschen wie bei Free Jazz, als sich Free Jazz oder Jazz seines Viervierteltonmetrums entledigte und plötzlich die Schlagzeuger so drängelten. Ja. house in my bag. Swag. Interessant ist eben, dass ganz viele Frauen, kannst auch Beyoncé dazu sagen, ins Zentrum gerückt sind. Sie haben irgendwie im Grunde genommen auch die Regler irgendwie mal so ein bisschen übernommen. Es wird langsam als Selbstverständlichkeit gesehen, dass die das können. Und nicht zuletzt vielleicht auch in einer Musiksprache, die mehr ozeanisch ist, die diese ganzen Kapitel, über die wir jetzt sprachen, schon durchgenommen hat, also die Disloziertheit, das Uneigentliche und dadurch auch irgendwie eine spezifisch, sage ich mal, sehr gefährlich weibliche Form. Es ist jedenfalls gegen den alten machistischen Authentizitätswahn gerichtet. Ist kommen like a ghost town. All the clubs. Anything that was once futuristic can now be hauntologized, you could say. Mark Fisher, Autor, Kulturtheoretiker und Hauntology-Forscher, Suffolk. By 2006, I think, it had started to seem as if almost all of the forward motion of popular music. Um 2006 hatte man zum ersten Mal den Eindruck, dass fast die gesamte Vorwärtsbewegung populärer Musik, besonders in Großbritannien, an ein Ende gekommen war. In den 90er Jahren gab es noch einen starken Vorwärtsdrang, ein hohes Level an Veränderung und Energie, besonders in der Dance Music. Um 2006 verlangsamte sich alles und es machte sich ein Gefühl von Trauer breit. Ein Gefühl, dass die Zukünfte, die wir mal antizipiert und alle durchlebt haben, dieses intensive Jetzt, das man in den 90er Jahren bei Jungle oder Two-Step hören konnte, diese intensive Gegenwart war auf einmal verschwunden. Bis zu diesem Punkt war Musik in vielerlei Hinsicht eine Alternative zu den Rückblicken, die charakteristisch für die postmoderne Kultur im Allgemeinen sind. Und nun schien es, als sei auch Musik der allgemeinen Malaise erlegen, diesem Grundgefühl, dass alles schon passiert ist und einem nichts mehr anderes übrig bleibt, als Dinge zu rekombinieren. As if music too had succumbed to that general malaise, that general sense that everything had already happened and all we could do was recombine things. The pre-echo technique produces an unusual effect. The following rhythm is from a tape loop. Listen carefully to this sound, an example of rhythmic electronic music based on the loop rhythm you have just heard. History is already erased in the very fact that there is a normalized retrospection. Geschichte wird schon dadurch ausgelöscht, dass der Rückblick zum Normalfall geworden ist. Und die Alternative dazu ist nicht so sehr Geschichtsbewahrung, sondern ein Wachhalten dessen, was von der Geschichte in die Zukunft projiziert wurde. Die Kraft von Hauntology liegt im Heraufbeschwören von Zukünften, die wir ersehnt oder erwartet haben, die aber nicht eingetreten sind. Wenn sich Nostalgie diffus nach Vergangenem sehnt, dann sehnt sich Hauntology nach dem, was so nicht realisiert wurde. Und hier kann man vielleicht auch unterscheiden zwischen einem Museum, in dem die Vergangenheit aufbewahrt wird, und dem Archiv. Das Archiv kann verwendet werden. Es kann für aktuelle Projekte genutzt werden. Hauntology ist eher in diesem Sinne zu verstehen. Hauntology, I'd like to think, is more in that sense of a use of the past. Es geht um Fortentwicklung von Material und von Medien. Das hat angefangen, dass das Cembalo zum Hammerklavier wird. Man setzt sich dann fort über Synthesizer bis zu digitalen Klangapparaten heutzutage. Was, glaube ich, da mit Blick auf die Zukunftsmusik spannend ist, ist die Frage sozusagen, ob Medienwechsel auch so Epochenumbrüche, also tatsächlich künstlerische oder musikalische Epochenumbrüche bewirken. Eine weitere Epochenschwelle, nämlich zum Digitalen. Das ist eine starke Veränderung. Digitalität ist nicht elektrisch oder elektronisches Zeitalter, auch wenn man das manchmal meint. Das sind einfach völlig neue Voraussetzungen, die natürlich manchmal auch ein bisschen diese Verkümmerung oder so Vermassung von Musik noch mal viel stärker macht. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir Umbrüche wirklich auf allen Ebenen erfahren. Thomas Burkhalter, Autor und Musikjournalist, Bern. Sei es auf Musikproduktionsebene, sei es, wenn es darum geht, was sind die gesellschaftlichen Normen, Fragestellungen, Entwürfe in verschiedenen Ländern oder sogar weltweit. Und in dieser Zeit des Umbruchs, glaube ich, dort drin wird irgendwo die Zukunftsmusik entstehen, indem sie nämlich es irgendwie schaffen wird, dieses Chaos akustisch mit neuen Technologien zu verarbeiten und zu inszenieren. Wie diese Zukunftsmusik klingen wird, ob sie schön klingen wird oder furchtbar oder ob sie kitschig klingt oder ob sie so klingt wie früher Punk oder ob sie audiophil ist oder nur so MP3-Files. Ich glaube, das weiß man nicht. Die Ästhetiken der Zeit, die werden sich hoffentlich zeigen. Und das ist sozusagen auch ein bisschen das, wo die Composer, Performer jetzt eigentlich schon die Zukunftsmusik spielen oder beziehungsweise die Gegenwartsmusik, die so gegenwärtig ist, dass sie immer noch von der Zukunft behauptet. Man muss sich so dermaßen ausbeuten, ja, um überhaupt irgendwas, irgendwie eine Oberfläche zu erzeugen, die wahrgenommen wird, dass nur das irgendwie Früchte tragen kann. Und das ist sozusagen natürlich der Inbegriff von der perfekte moderne Arbeiter. Nicolas Bussmann, Komponist und bildender Künstler, Berlin. Es könnte sein, dass die Zukunftsmusik, die neuen akustischen Positionen, die spannendsten akustischen Positionen außerhalb von Europa und den USA entstehen, in diesem Moment vielleicht hochgeladen werden irgendwo, weil in diesen Ländern Menschen leben, Künstler leben, die eine andere Lebenserfahrung haben, die andere Weltbilder haben, die aber heute eben alle Songs der Welt verfügbar haben und die einen neuen Mix oder Remix aus dieser akustischen Welt zusammensetzen. Und ich glaube einfach, dass in der Zukunft Trends über Europa, USA hinaus entstehen werden und dass mal halt vielleicht ein Künstler aus Afrika der Initiant ist einer Zukunftsmusik. Seit langem wird auf den Musikern auch rumgehackt, dass sie nicht so, sich nicht so anstellen sollten, sie könnten durch Streaming verdienen. Um es nochmal einfach zu sagen, um auf Hartz-IV-Niveau zu kommen, braucht man im Monat 300.000 Songplays auf Spotify, um auf Hartz-IV-Niveau zu kommen. Und damit meine ich 850 Euro zu verdienen. Ja, also auf das Niveau kommt Madonna auch selten. Deswegen, also man soll echt die Kiste im Dorf lassen. Mit Streaming ist nichts zu holen. Loudspeakers will not exist, of course. I mean, loudspeakers to me is the very worst thing that exists in electronic music. Für mich ist ein Lautsprecher das Schlimmste, was in der elektronischen Musik existiert. Es ist schon absurd, dass wir diese Gehäuse haben mit einer vibrierenden Membran, die Sound an unser Ohr schickt. In 40, 50 Jahren wird man darauf als primitiv zurückblicken. Es wird ganz andere Arten geben, Sound zu projizieren. Genauso primitiv wird es in 40 Jahren empfunden werden, dass wir heute vor Bildschirmen mit Tastaturen sitzen. Es wird eine komplett andere Art und Weise der Interaktion mit Sound geben. Das ist die Zukunft. Eine aufregende, helle Zukunft. Es wird sehr bald einen radikalen Bruch geben. So it's a very exciting, bright future. But I think it will be radically different. Peter Sinoviev, Jahrgang 1933, Cambridge. Komponist und Entwickler der EMS-Synthesizer. Am Heimcomputer sitze ich hier, programmier die Zukunft mir. Ich glaube ja, dass es ein völliges Missverständnis ist, dass Technologien in die Zukunft weisen. Technologien sind eigentlich sowas wie gebaute Vergangenheit. Es kann nichts anderes zunächst mal in der Technologie drinnen stecken als Standards, Überlegungen, Bedürfnisse, die aus der Vergangenheit kommen. Karin Harasser, Professorin an der Kunstuniversität Linz. Man kann Musik mit Technologie verknüpfen, aber Technologie ist nur eine Möglichkeit, um Klangsprachen zu erweitern. Wenn wir uns die Paradigmen futuristischer Musik in Erinnerung rufen, dann wäre es vielleicht auch futuristisch oder zumindest progressiv, sich neue Formen gemeinschaftlichen Musikmachens vorzustellen, in denen die Hierarchie zwischen professionellen Musikern und einem passiven Publikum aufgebrochen wird. Adam Harper, Autor und Musikwissenschaftler, Oxford. Mich interessiert, was passiert, wenn man ganz von dem Wahrnehmungsraster Lied, Harmonie, also die ganz grundlegenden Dinge, was passiert, wenn man versucht, davon wegzugehen? Wo führt das hin? Christian Jendreiko, bildender Künstler, Komponist und Musiker, Düsseldorf. Was ja mein Wahrnehmungsraster ist, was ich versuche zu entwickeln, dass es beim Hören nicht so sehr um den Klang geht. Der Klang ist mehr eine Nebenform, also sozusagen das Epiphänomen von Menschen, die sich bewegen, die bestimmte Bewegungen ausführen auf Musikinstrumenten. Mein Ausgangspunkt ist der Mensch. Mein Ausgangspunkt ist der Mensch und sein Bewegungsapparat und seine Bewegungsfähigkeit und dann die Bewegungsfähigkeit im Verhältnis zu einem Instrument, zu einem Saiteninstrument als Urinstrument. Und jetzt gibt es mich und meinen Bewegungsapparat und es gibt dieses Instrument, was mich fasziniert. Und was mache ich jetzt damit? Es gibt meine Hand, es gibt 6 Saiten und jetzt, was mache ich jetzt? Und das ist der Ausgangspunkt. Also so jemand jetzt wie Jimi Hendrix oder so, würde ich sagen, der hat das total, das ist so ein intuitiver Zugang zu solchen Fragen. Was kann ich motorisch machen, was kann ich kinetisch machen, wie kann ich das vergrößern? Also die ganze Verstärkungsfrage ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Verstärkung der eigenen Bewegung. In many ways, in some areas in recent decades in underground culture and indie culture, the word future. In den letzten Dekaden ist in einigen Bereichen der Indie- und Underground-Kultur das Wort Zukunft zum schmutzigen Wort mutiert, weil es so stark mit Technologie in Verbindung steht. Mit Zukunft assoziiert man in diesen Kreisen eher entmenschlichte und unternehmerische Bereiche der Gesellschaft, wogegen die Underground-Künstler ja opponieren. Neue Musik- und Zukunftsvisionen heute. Da muss man natürlich sehen, dass Utopien eigentlich selten geworden sind. Also vielmehr ist unsere Zeit ja von so düsteren Visionen oder Dystopien, Endzeitszenarien geprägt. Das heißt, die Zukunft ist irgendwie nicht mehr so rosig. Und man muss ja auch sagen, also das ist ja auch sind bedrohliche Szenarien, ökologische, ökonomische. Und ja, dass man dieses Anthropozän, dieses menschgemachte Zeitalter, dass es das eigentlich ja nicht wirklich anders gibt zu positiven Visionen, und speziell für die neue Musik ist das vielleicht auch gar nicht nur schlecht, weil die in der Zeit lang von dem Fortschrittsimperativ oder von diesem Innovationswillen sehr profitiert hat, aber in einer Zeit, wo alles immer nur darauf gerichtet ist, was Neues zu schaffen, damit konsumiert wird, muss eine Avantgarde, eine künstlerische, eigentlich wieder eine Gegenposition einnehmen. Anna Schirmer, Musikwissenschaftlerin und Autorin, München. Man ist verleitet, den Begriff von Erich von Däniken, Erinnerungen an die Zukunft, quasi wieder einzuführen. Man erinnert sich daran, dass Zukunft mal was war, was es nicht mehr ist. Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war, quasi. Und insofern wüsste ich jetzt auch kaum Beispiele, die mit einem richtigen emphatischen Ton von der Zukunft redeten. Ne? Das ist tatsächlich eine Ästhetik vielleicht auch geworden, die über die Differenz erzählt zu dem, was mal hätte sein können, und der Enttäuschung darüber vielleicht. Insofern hat es immer was Verklärendes vielleicht, wenn man von der Zukunft redet, weil sie nicht mehr ist. Wir sind jetzt schon drin, aber sie ist eigentlich nicht mehr das. Wir würden sie nicht mehr als Zukunft bezeichnen. Das ist aber generell vielleicht ein Problem. Also ganz bestimmt sogar, weil es auch mit gesellschaftlichen Vorstellungen eine Rolle spielt. Wir haben eben einfach keine Vorstellung mehr von einem völlig anderen System, in dem wir leben. Das hat bestimmt was damit zu tun. Thomas Meinecke, Mitglied der Band FSK, Schriftsteller und DJ. Being futurist, being progressive can mean all sorts of different things. So it's about keeping an open mind. Futuristisch oder progressiv zu sein kann alles Mögliche heißen. Es geht also darum, offen zu bleiben, selbstkritisch zu sein in Bezug auf ästhetische Fragen und nach Neuem in Bereichen zu suchen, die einem nicht unbedingt vertraut sind. Denn meistens, wenn von Futurismus die Rede ist, geht es um die vertraute Vergangenheit, in der wir nach Neuem suchen. Maschinen, Kybernetik, Cyberpunk, Roboter, das Weltall. Das sind ja alles ziemlich langzeitige Metaphern für Futurismus in westlichen Gesellschaften. Aber die Zukunft wird noch viel mehr anzubieten haben. Deshalb sollte man aufgeschlossen bleiben. Alle wissen, dass jede musikalische Aufführung so dieses seltsame, magische Zusammenkommen von allem Möglichen ist. Es muss das richtige Stück mit den richtigen Musikerinnen, fürs richtige Publikum, irgendwas ergeben, was eigentlich kaum je antizipiert werden könnte. Die eigentlichen Momente des Zukünftigen ist, wenn man in einem Konzert sitzt, selber spielt oder auch zuhört und von irgendwas getroffen wird und man merkt, puh, hier hat sich jetzt eine neue Wirklichkeit eingestellt. Und das sind ja eigentlich die Momente, die ich immer suche. Diese Momente, wo sich irgendeine Wirklichkeit formiert, die ich so noch nicht in der Welt war. Und da ist das Technologische, klar, ist Teil davon, aber überhaupt kein Garant für gar nichts. Kann es nicht auch sein, dass wir die Zukunft schon längst hören? Also wir hören sie eigentlich schon, wir wissen es nur nicht, weil wir hörbildungstechnisch noch nicht so weit sind. Zukunftsmusik. Feature von Olaf Karnik und Volker Zander. Mit Mark Ayers, Thomas Burkhalter, Nikolaus Bussmann, Mark Fischer, John Fox, Adam Harper, Karin Harasser, Felix Höck, Christian Jendreiko, Thomas Meinecke, Anna Schirmer und Peter Sinowjew. Es sprachen Glenn Golz und Daniel Berger. Ton und Technik Ernst Hartmann und Angelika Bruchhaus. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Barbara Schäfer und Tina Klopp. Produktion Deutschlandfunk 2016.